no, hol sagt's no, der Vater lockt der Mutter mit dem hol sagt's no, hol sagt's no, drum rum. Der Vater lockt der Mutter mit dem hol sagt's no, hol sagt's no, hol sagt's no, der Vater lockt der Mutter mit dem hol sagt's no, hol sagt's no, drum rum. Links um die Ecke rum, rechts in die Hecke rum, lass doch alles gehen. Lass doch alles gehen, wie es will. Der große Tiger Ewart läuft im Kaderon, im Kaderon, im Kaderon. Der große Tiger Ewart läuft im Kaderon und schwenkelt die Ohren hin und her. Der große Tiger Ewart läuft im Kaderon, im Kaderon, im Kaderon. Der große Tiger Ewart läuft im Kaderon und schwenkelt die Ohren hin und her. Mama, ich lockte Buben mit dem Holzschlappno, ganz versteckelt und ich häng Zeit. Wenn die freche Buben es vertreiben tun, dann flieht der Holzschlapp gleich. Die Mama, ich lockte Buben mit dem Holzschlappno, ganz versteckelt und ich häng Zeit. Wenn die freche Buben es vertreiben tun, dann flieht der Holzschlapp gleich. Links um die Ecke rum, rechts in die Hecke rum, lass doch alles gehen. Lass doch alles gehen, wie es will. Der MRP seine Ewart läuft im Kaderon, im Kaderon, im Kaderon. Der MRP seine Ewart läuft im Kaderon und schwenkelt der Schwanz hin und her. Der MRP seine Ewart läuft im Kaderon, im Kaderon, im Kaderon. Der MRP seine Ewart läuft im Kaderon und schwenkelt der Schwanz hin und her.